Zeit für Blasmusik. Das gönnen wir uns ein paar Stunden. Zeit für Blasmusik. In vielen netten frohen Runden. Zeit für Blasmusik. Ist Zeit, die Seele zu verwöhnen. Zeit für Blasmusik. Mit hellem Klang und sanften Tönen. Ein bisschen Freud, ein bisschen Glück. Das ist die Zeit für Blasmusik. Ein bisschen Freud, ein bisschen Glück. Das schenkt die Zeit für Blasmusik. Ein bisschen Glück,